Der Vorsitzende des Ministerkabinetts der DVRK, Park Bong-ju, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Sitka der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK, traf sich am 17. September in der Taekwondo-Halle in Pyongyang mit Ri Yong-sun, Vorsitzendem des Internationalen Budo-Komitees und Präsidenten der Internationalen Taekwondo-Föderation und weiteren führenden Mitgliedern der Föderation, die an den 20. Taekwondo-Weltmeisterschaften teilnehmen, und führte mit ihnen ein Gespräch.